Zeigt doch nicht das Zauber, hält man sie erst ab. Zeig den ganzen Zauber. Infanterie ist dort, oh, Infanterie ist dort.